Wege der Selbstheilung Teil 3. Zusätzlich zu dem Tanz versuchte ich, meinen Tag mit Aktivitäten zu füllen. Denn so richtig bereit, mich all den inneren Dämonen zu stellen, war ich noch immer nicht. Auch wenn ich meine Biografie von über 400 DIN A4 Seiten bereits verfasst und online veröffentlicht hatte. Doch als ich diese schrieb, tat ich es, ohne meine Emotionen in die Zeilen mit einfließen zu lassen. Meine Lebensgeschichte war also mehr eine nüchterne Zusammenfassung meiner traumatischen Erlebnisse. Sie las sich zwar spannend, aber ließ jegliches Gefühl vermissen. Und nach noch kritischerem darüber nachdenken kam mir die Erkenntnis, dass sie lediglich Leid vermittelte, ohne einen Hoffnungsschimmer im Gepäck. Es war wieder nur eine Leidensgeschichte, wie viele andere auch. Es fehlte an Möglichkeiten, wie man aus diesem Leid wieder herauskommen konnte. Und das tat es deshalb, weil ich diesen Weg ja selbst noch gar nicht gefunden hatte. Als ich das begriff, nahm ich sie wieder aus dem Netz. Ich wollte schließlich Hoffnung vermitteln und nicht noch mehr Leid in der Welt verteilen. Stattdessen gründete ich ein Forum für psychisch kranke und behinderte Menschen, wo ich ihnen nicht nur das Gefühl eines virtuellen Zuhauses geben wollte, sondern auch die Möglichkeit zu zeigen, was sie konnten. Denn ich hatte während meiner Psychiatrieaufenthalte viele Menschen kennengelernt, die fantastische Bilder malten, Gedichte schrieben oder sogar tolle Musik machten. Nur wollte das keiner sehen. Ich bemühte mich zudem darum, dass auch gesunde Maler, Musiker und Poeten das Projekt mit unterstützten. Ein paar fand ich dann auch, die ihre Musik im Forum gratis zum Download bereitstellten und noch mehr, die an meiner Lichterkette auf MySpace teilnahmen. Diese hatte ich mit meinem Forum verlinkt und sollte als kleines Hoffnungssymbol dienen. Da ich zudem noch Moderatorin bei einem Internetradio war, nutzte ich diese Tatsache ebenfalls, um Zuhörer und noch relativ unbekannte Künstler zum Mitmachen bei meinem Projekt zu bewegen. So verwandte ich viel Zeit auf den Aufbau und das Fortführen meiner Projekte. Aber eines hatte ich dabei wieder mal vollkommen vergessen: mich und die Tatsache, dass ich mir erst einmal selbst helfen sollte, bevor ich das bei anderen versuchte. Denn natürlich wurde in meinem Forum auch von Schwierigkeiten geschrieben, die ich als Inhaberin und einzige präsente Moderatorin nicht lösen konnte. Ganz gleich, wie sehr ich mich auch darum bemühte. Außerdem kostete mich das Projekt auch sehr viel Geld, was ich ebenfalls nicht wieder hereinbekam. Denn ich wollte auf gar keinen Fall Geld von denen nehmen, die Hilfe brauchten. Dass ich selbst erst einmal Hilfe gebraucht hätte, kam mir zu der Zeit gar nicht in den Sinn. Dieses Helfersyndrom war nämlich auch wieder nichts anderes als ein Weglaufen. Eine Ablenkung. Getreu dem Motto, wenn ich mich mit den Problemen und Wünschen anderer beschäftige, dann muss ich das ja nicht mit meinen eigenen tun. Das, was nach außen hin so löblich aussah, war im Grunde nichts anderes als ein Versuch, über andere Menschen meine Wünsche zu erfüllen, wie zum Beispiel endlich gesehen und anerkannt zu werden. Und so ist es ja leider oft auch bei Eltern der Fall. Die Kinder sollen zum Beispiel die Träume der Eltern leben, die verpassten Gelegenheiten wahrnehmen. Die sollen es mal besser haben. Aber leider, leider kann niemand dein Leben für dich leben, dir deine Wünsche und Träume erfüllen. Das kannst nur du allein. Und selbst wenn deine Kinder den Weg gehen, den du eigentlich gehen wolltest, wird dich das nicht befriedigen. Und ganz gleich, wie sehr du dich auch um die Probleme der anderen kümmerst, deine eigenen löst du damit nicht. Und wenn du erwartest, dass irgendjemand auf dieser Welt dafür zuständig ist, wie zum Beispiel dein Partner, dich glücklich zu machen, dann wirst du ebenfalls enttäuscht werden. Ob du glücklich oder unglücklich bist, ist ab dem Erwachsenenalter allein dein Verdienst. Ich schreibe deshalb Erwachsenenalter, weil du als Kind ja schlecht sagen kannst, ich zieh da mal aus. Doch trotzdem ich mich zunehmend überfordert fühlte und mir ganz langsam die Erkenntnis kam, dass mein Forumprojekt trotz allem nicht so anlief, wie ich mir das gewünscht hatte, Da irgendwann mehr gesunde als kranke Künstler da waren, die eigentlich nur Werbung für sich machen wollten, hielt ich stur und blind daran fest. Bis ich eines Tages in meinem Bett lag und kaum noch Luft bekam. Jeder Atemzug tat mir weh und ich wusste nicht, wieso. Ich suchte nach Möglichkeiten, wie es leichter fallen könnte. Hoffte, das ginge schon irgendwie wieder weg. Tat es aber nicht. Es wurde immer heftiger, immer schlimmer, so dass ich mich letzten Endes durchrang und endlich zum Arzt ging. Ich rechnete damit, dass es was mit meiner Lunge zu tun haben würde, ich vielleicht zu viel rauchte. Aber nein, das war es leider nicht. Es war für mich eine Botschaft vom Leben, endlich zu leben. Es war der Wendepunkt, den ich gebraucht hatte. Der zugegebenermaßen etwas heftige, aber zu der Zeit notwendige Schubs in eine ganz andere Richtung.